Ich bin vollkommen bereit dazu, die finanzielle Aufspaltung unter Erwachsenen als unschöne Nebenwirkung des Kapitalismus zu akzeptieren. Reiche Leute gehen in andere Restaurants als arme Leute. Reiche Leute fahren an andere Urlaubsorte als arme Leute. Aber zu akzeptieren, dass aus einem Jungen, der in einer armen Familie aufwächst, niemals ein professioneller Balletttänzer werden kann oder ein Dressurreiter, das fällt mir schwer. Weil es so eine deutliche Ansage an die Armen ist. Ihr sollt euch ruhig bilden und ertüchtigen, aber bitte lasst unsere Kinder dabei in Ruhe. Und weil es jede Sonntagsrede über Chancengleichheit Lügen straft. Bildung, das vergessen viele oft, kann man nicht essen. Bildung wärmt einem im Winter nicht die Füße. Das Wissen, das man Wünsche im Konjunktiv 2 ausdrückt, lässt diese Wünsche noch lange nicht Wirklichkeit werden. Bildung ist ein Statussymbol des Bürgertums, das man den Armen gern zugesteht, weil es 2 Bedürfnisse des Bürgertums befriedigt. Den Wunsch zu helfen, beispielsweise als Lehrer Leben zu verändern und Kinder auf einen guten Weg zu bringen, und die Sehnsucht nach erbaulichen Lebenskampfgeschichten, denn in dieser Kategorie gibt es keine bessere als die vom armen Kind, das sich gegen alle widrigen Umstände seiner Herkunft nach oben kämpft.